großer Knall und das Rennen war aus. Sie waren grad in der Kurve, ganz genau auf gleicher Höhe. Da krachten sie zusammen, es trug sie raus und